Andacht am 13.05. Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Übernatürliche Wunder. Leute, heute setzen wir Wunder im Heiligen Geist frei, zur Ehre Jesu. Ich sagte schon zu Matthäus, lass uns tiefer in den Heiligen Geist gehen, lass uns mehr Wunder freisetzen. Ich glaube, dass heute durch dieses Live auf Instagram große Wunder geschehen. Unser Leben ist wie das von Petrus. In unserer eigenen Kraft können wir die ganze Nacht fischen und nichts fangen. Aber ein Wort vom Herrn verändert alles. Meine Betonung liegt heute auf der Frage, ob es immer Gottes Wille ist, dass wir gesund sind. Ja. Krankheit ist nie der Wille Gottes. Diese Wahrheit musst du in deinem Herzen aufrichten. Die Religion hat unser Denken das so zerstört. Jesus hat alle Krankheiten auf sich genommen. Warum musst du sie dann noch tragen? Krankheit macht aus der Sicht des Himmels keinen Sinn. Du kannst dir immer eine Theologie um das bilden, was du glaubst. Aber du musst deinen Glauben auf das vollbrachte Werk des Kreuzes setzen. Ich möchte, dass ihr noch etwas versteht. Als Jesus über die Erde ging, war er unser Vorbild. Schaut, was über sein Wirken gesagt wurde. In Apostelgeschichte 10,38 steht, wie Gott Jesus von Nazareth mit heiligem Geist und Kraft gesalbt hat, und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Das können wir auch in Lukas 4 lesen, dass Jesus in der Kraft des Geistes Gottes alle heilte, die der Teufel unterdrückt hatte. Das gilt für uns heute auch. Wir erhalten hier täglich Zeugnisse von Heilungswundern. Es ist so viel Unglaube in den Christen. Ich arbeite leidenschaftlich dafür, das zu verändern. Das Dritte, was ich euch sagen will, ist Folgendes. Schaut, was die Weisheit sagt. In Sprüche 12,18 lesen wir, wer unbedacht schwatzt, der verletzt wie ein durchbohrendes Schwert. Die Zunge der Weisen aber ist heilsam. Es liegt also an unserer Zunge, Heilung freizusetzen. Was haben wir religiös geprägt getan? Wir haben Krankheit proklamiert statt Heilung. Da müssen wir wirklich lernen, was uns gut tut und was nicht. Unsere Zunge kann ein Schwert sein. Sie kann Destruktion und Krankheit bringen oder übernatürliches Heil und Gesundheit bewirken. Schaut, Marina war vor 2 Tagen etwas traurig, denn ihre Mutter war in Spanien vom Fahrrad gefallen und hatte sich verletzt. Sie hatte sich den Kiefer gebrochen und noch ein paar andere Verletzungen. Da lag sie also auf dem Gang im Krankenhaus. Sie hörte nicht auf, Danke Jesus zu sagen. Das hatte sie von mir gehört. Die Ärzte liefen um sie herum und machten ihren Job. Und sie machte immer weiter, Heilung und Gesundheit über ihren Körper zu proklamieren. Als sie am nächsten Tag aufwachte, wollten die Ärzte sie am Kiefer operieren. Aber da gab es nichts mehr zu tun, denn sie war gesund. Wir müssen unsere Zunge benutzen, um Heil und Wohlergehen über uns zu proklamieren. Wir können nicht über den Berg sprechen, wir müssen zum Berg sprechen, dass er sich bewegt. Wenn wir über unsere Probleme sprechen, proklamieren wir sie. Wir müssen zu den Problemen sprechen. Aber Reinhard, die Krankheit ist wirklich da. Ja, auch der Berg war da, als Jesus zu ihm sprach. Wir nutzen die Kraft unserer Zunge, um den Berg aus unserem Leben hinauszuwerfen. Schaut, was in Sprüche 16, 24 steht. Freundliche Worte sind wie Honig, süß für die Seele und heilsam für das Gebein. Schaut, gute Worte sind Heilung für unseren Körper. Und noch eins. Schaut, was Johannes sagt in 2. Johannes 2. Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht. Johannes sagt, ich wünsche dir, dass es dir in jedem Bereich deines Lebens gut geht, so wie deiner Seele. Viele Krankheiten entstehen aus unserer kranken Seele. Wenn du mit Unglauben, Unvergebenheit oder Sünde lebst, wenn du nur Negatives redest, drückst du eine sehr kranke Seele aus. Gott wird dich deswegen nie verurteilen oder strafen, nie. Aber du bist für Positives gerufen, für Gutes, für Liebe. Wenn deine Seele so krank ist, kann dein Körper sich irgendwann nicht mehr davon lösen. Und dann wirst du krank. Die Krankheit deiner Seele manifestiert sich in deinem Körper. Es gibt viele Studien, dass die Krankheit der Seele sich im Körper manifestiert. Dein Körper kann auf Dauer nicht mit dem Negativen umgehen. Deshalb übergib alles Jesus. Und dein Körper wird sich wohlbefinden.